Ganz schnell noch ein paar Fragen. Wenn eine Person ein dramatisches Ereignis erlebt hat und einige Zeit später gläubig wurde und dann dem Übeltäter vergab, braucht dann diese Person immer noch Befreiung? Antwort: Ja, gewöhnlich schon, allgemein gesagt. Merkt euch Folgendes, ganz allgemein. Wenn ihr fragt, was ist die beste Methode, um diese oder jene Krankheit zu heilen, dann ist die Antwort einfach. Die Methode, an die du glaubst, ist die, die für dich funktioniert. Jesus hat uns keine Methode gegeben. Am ehesten finden wir etwas in Markus 16. Dort sagt Jesus, die Gläubigen werden ihre Hände auf Kranke legen und die werden geheilt werden. Das ist der Standard. Ich komme an verschiedene Orte in den Staaten. An manchen Orten, wenn wir dann dort beginnen, einen Dämon auszutreiben, mache ich häufig eine Beobachtung. Die Art und Weise, wie die Leute das machen, kann ich inzwischen einer bestimmten Gegend zuordnen. Ihr kommt aus dieser Gegend, oder? Sie antworten, ja, ich wusste, dass sie in diesem Gebiet glauben, dass Dämonen auf eine bestimmte Weise reagieren, deswegen treiben sie auf diese Weise aus. Das heißt aber nicht, dass man Dämonen nur auf diese Weise austreibt, sondern dass sie so gelehrt wurden. Es heißt auch nicht, dass Dämonen nicht auf diese Weise weggeschickt werden können. Sie gehen dann schon. Wir müssen erkennen, dass manchmal Dinge auf eine Weise geschehen, weil Leute gelehrt wurden, dass sie auf diese Weise geschehen werden. Das soll nicht heißen, dass es nur psychosomatisch ist. Manchmal funktioniert es so. Wir Menschen bestehen aus Geist, Seele und Körper. Diese drei gehören eng zusammen. Gott hat nichts dagegen, wenn du emotional bist oder dein ganzes Wesen einbringst. Er erwartet, dass du ihn mit Geist, Seele und Körper anbetest. Es macht die Sache nicht falsch, wenn du es auf eine bestimmte Art und Weise tust. Falsch wird es erst, wenn du sagst, das ist die Art und Weise, wie es gemacht werden muss. Wenn wir das tun, wird es gesetzlich. Was nun Heilung betrifft, erstmal, es ist richtig, in Vergebung zu leben. Du solltest anderen vergeben, egal ob Heilung daran gebunden ist oder nicht. Du vergibst nicht nur, um geheilt zu werden, denn wenn du das tätest, dann hättest du gar nicht wirklich vergeben, sondern nur versucht, Heilung zu bekommen. Also, was ich euch sagen möchte, von der Bibel her ist zwischen Heilung und Vergebung keine starke Verbindung. Ich weiß, dass euch das beigebracht wurde, aber nur weil man euch das gesagt hat, muss das nicht richtig sein. Es ist richtig zu vergeben und Vergebung setzt dich auch frei. Häufig ist Vergebung für dich viel wichtiger als für die andere Person. Und wenn du jemandem vergibst, dann macht dich das frei. Aber das liegt auch daran, weil man dir das so beibrachte. Natürlich gibt es auch einen geistlichen Aspekt und ich sage nicht, dass du das nicht tun sollst. Ich will nur sagen, jemandem vergeben heilt dich nicht automatisch, auch wenn du denkst, dass im Geist Vergebung und Heilung verbunden wären. Es ist nicht im geistlichen Bereich, es ist im seelischen Bereich, wo du Vergebung und Heilung zusammengebunden hast. Aber auch dann könntest du geheilt werden. Ich möchte einfach bei dem bleiben, was die Bibel darüber sagt. Ich könnte sagen, tut das und ihr werdet geheilt. Und ihr würdet geheilt werden, wenn ihr es glaubt und tut. Selbst wenn es nicht in der Bibel steht. Es würde daran liegen, dass du daran glaubst. Gott reagiert immer auf deinen Glauben. Wenn du es glaubst, wirst du es bekommen. Wenn ich euch jetzt überzeugen würde, dass Gott sagt, tut das und dann werdet ihr geheilt, dann würdet ihr geheilt werden, weil ihr es geglaubt hättet. Gott würde eurem Glauben antworten. Aber das bedeutet nicht, dass das, was ich gesagt hätte, richtig ist. Versteht ihr? Es geht nur darum, dass ihr Gott vertraut habt. Ich versuche euch beizubringen, von der Bibel her zu denken, im Gegensatz zum religiösen Denken. Wenn das, was in der Bibel steht, funktioniert, dann wird es umso besser funktionieren, je genauer wir uns an die Bibel halten. Unser Ziel ist, alles loszuwerden, was nicht biblisch ist. Zum Beispiel die nächste Frage. Was ist deine Meinung zum Fasten? Besonders die Stelle, wo Jesus sagt, diese Art kann nur weggehen durch Gebet und Fasten. Das ist eine gute Frage und sie wird immer wieder gestellt. Matthäus 17, Verse 20 bis 21 ist hier der Text. Ein Mann brachte seinen Sohn zu den Jüngern Jesu. Sie versuchten, den Dämon auszutreiben, aber sie versagten. Jesus sagte, bringt mir den Sohn. Er schimpfte sie aus. Ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich noch bei euch bleiben? you unbelieving generation, how long do I have to put up with you? Well, that's pretty rough. Das war ziemlich ruppig. Sie haben es versucht, aber sie haben es nicht hingekriegt. Das steht in Matthäus 17. Aber in Matthäus 9 und 10 hat Jesus die Jünger schon ausgeschickt. Er befahl ihnen, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Deswegen war er so ungehalten über sie. Er hatte ihnen vorher befohlen, was sie tun sollten. Sie gingen und taten es, sagten zu ihm, sogar die Dämonen gehorchten uns in deinem Namen. Sie hatten also Erfolg, aber jetzt hatten sie keinen Erfolg. Merkt ihr? Sie machten keine Fortschritte, sie machten Rückschritte. Schaut euch das Leben von Petrus an. Es wurde immer schlimmer, je älter er wurde. Es wurde nicht besser. Er hat ziemlich gut angefangen, aber ziemlich schlecht aufgehört. Am Anfang hat er Jesus als den Christus erkannt und andere Sachen. Es war richtig gut. Er konnte den Jungen nicht von den Dämonen befreien. Jesus schimpfte ihn aus, wegen Unglaubens. Danach verleugnete er Jesus dreimal. Es wurde immer schlimmer. Er ist nicht gerade das beste Beispiel für jemanden, dem man folgen soll, rein glaubensmäßig. Man muss aber zugeben, er ist auf dem Wasser gelaufen. Solange wir nicht auch auf dem Wasser laufen, sollten wir ihn nicht kritisieren. Okay? Now, but when it comes to fasting, we were talking about this. Beim Abendessen haben wir über Fasten geredet. Beim Abendessen. Wann könnte man sonst über das Fasten reden? Fasten wird meistens benutzt, um Gott zu zwingen, etwas Bestimmtes zu tun. Es wird so benutzt, wie ein Kind einen Wutanfall benutzt. Nach dem Motto, ich werde beginnen zu hungern, ich werde nicht essen, bis du mir gibst, was ich haben will. Das funktioniert nicht. Fasten ist eine Form der Disziplin, die nicht Gott verändern soll. Sie soll dich verändern. Es diszipliniert dich, es tötet dein Fleisch. Es tötet dich und hilft dir, dem Fleisch zu sterben und dir selbst, damit du dich auf die Dinge des Geistes konzentrieren kannst. Es soll dir helfen, deinen Körper zu unterwerfen, damit dein Körper nicht mehr dich kontrolliert, sondern du deinen Körper. Was Kraft angeht, in Matthäus 17 sagt Jesus, diese Art geht nicht, außer durch Gebet und Fasten. Dieser Satz sollte in deiner Bibel kursiv abgedruckt sein, denn er findet sich nicht in den ältesten griechischen Schriften. Es wurde auch im Markus-Evangelium aufgezeichnet, wobei Markus sehr viel Ähnlichkeit mit Matthäus hat. Er übernahm anscheinend von Matthäus viele Schriften. An einigen Stellen fügten die Übersetzer Wörter ein, um unserem Verständnis zu helfen. Man kann für gewöhnlich sagen, ob es göttlichen Ursprungs ist oder nicht. Hier ist ein Beispiel. Nehmt eure Bibel und schlagt Markus 16 auf. Ich gebe euch ein Beispiel. Normalerweise baue ich dieses Zitat jetzt auch hier ein. Also ich reagiere jetzt nicht nur auf die Frage. In Mark 16, Markus 16. Lasst uns in Vers 20 anfangen. About verse 15. No, let me see. Let's go down to about verse. I might as well start in verse 20. Verse 20. Mark 16, 20. Now, ihr wisst, dass an dieser Stelle Jesus von den Toten auferstanden und den Zwölfen begegnet ist. Er befiehlt ihnen, die Kranken zu heilen, die Toten aufzuwecken, die Dämonen auszutreiben. Es heißt weiter, er wurde in den Himmel aufgenommen und sie gingen los, besonders die Zwölf, und haben Jesus überall verkündet. Ich lese jetzt vor, wie es in der King James Übersetzung steht. Und sie gingen los und predigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bestätigte das Wort mit nachfolgenden Zeichen. Jetzt lesen wir es nochmal, aber diesmal lesen wir es so, wie es im Griechischen dasteht, und ich übersetze euch das gleich. Ihr seht, dass das Wort ihnen kursiv gedruckt ist. Das bedeutet, es ist nicht im griechischen Text vorhanden. Die Übersetzer haben den Text verbessert, um uns zu helfen. Aber manchmal haben sie uns nicht geholfen, sondern eher gehindert. Wenn ihr also kursiv Geschriebenes seht, müsst ihr den Text mal mit dem Wort und mal ohne das Wort lesen und einfach gucken, welche Übersetzung besser in den Zusammenhang und in die Botschaft der Bibel passt. Also, sie zogen aus und predigten an allen Orten. Der Herr wirkte mit ihnen und bestätigte das Wort durch die nachfolgenden Zeichen. Wenn ihr nur das lest, was wirklich dasteht, dann heißt es, sie aber zogen aus und predigten an allen Orten und der Herr wirkte mit und bestätigte das Wort. Also hat der Herr nicht mit ihnen zusammengearbeitet, sondern er hat mit seinem Wort zusammengearbeitet. Versteht ihr? Er hat mit dem Wort gearbeitet und das Wort bestätigt. Das Problem ist, dass wir glauben, Gott bestätigt Menschen. Gott hat Menschen nicht bestätigt, er bestätigt sein Wort. Er hat die Apostel nicht bestätigt, er hat sein Wort bestätigt. Er wirkt zusammen mit seinem Wort. Es gibt eine Begebenheit mit T.L. Osborne auf einer Pfarrerkonferenz. Er stand dort für Fragen zur Verfügung. Die Pfarrer sagten, wir brauchen mehr Kraft und mehr Zeichen. Und er wurde auf Tonband aufgezeichnet, als er sich zu seinem Nachbarn beugte und sagte, Sie sagen, dass Sie mehr Kraft wollen. Aber das, was Sie eigentlich brauchen, ist mehr Evangelium. Denn im Römerbrief steht, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist. Ich weiß nicht, wie die Kirche so geworden ist. Vielleicht hat das mit dem Mikrowellenzeitalter zu tun, wo man alles ganz schnell und sofort haben will. Aber ihr braucht keine Salbung. Ihr braucht keine Kraftanteile anderer Christen, keine Impartationen. Ihr müsst euch nicht in einer Reihe aufstellen, damit ich euch die Hände auflege und ihr das bekommt, was ich habe. Du hast den Geist Gottes. Du hast alles, was ich habe. Wenn es dir an Kraft fehlt, fehlt es dir nicht an Kraft, sondern am Evangelium. Es ist das Wort Gottes, was euch fehlt. Denn Gott wirkt mit seinem Wort und bestätigt sein Wort. Wenn du mehr Bestätigung haben willst, dann sprich mehr sein Wort. Einfach, oder? Eines Tages fuhr ich eine Straße in Dallas entlang. Gott wiederholte einen Vers immer und immer wieder. Das bedeutet in der Regel, hör zu, ich will dir etwas sagen. Er sagte, das Wort bestätigen, das Wort bestätigen, das Wort bestätigen. Ich sagte, okay, ich weiß, Herr, das ist Markus 16, Vers 20, du bestätigst dein Wort. Aber ich verstehe nicht, was du meinst. Und er sagte wieder, bestätige das Wort. Ich sagte, okay. Er sagt, wenn du mehr Zeichen und Wunder willst, achte darauf, dass du mein Wort genauer vermittelst. Gott kann eine halbe Lüge nicht bestätigen. Wenn Gott eine halbe Wahrheit bestätigt, dann bestätigt er damit auch eine halbe Lüge. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr mehr Bestätigung haben wollt, dann redet weniger eure Worte und mehr die Worte Gottes. Je mehr Worte du benutzt, desto eher wird es vermutlich falsch werden. Je mehr Worte du aus der Bibel verwendest, umso eher wird es richtig werden. Hier arbeitet das Gesetz der Mittelwerte zu deinen Gunsten. Also wenn du einfach sagst, was er sagt, dann wird er sein Wort bestätigen. Er bestätigt nicht dich. Ich bin ein Apostel, ich bin ein Prophet. Er bestätigt keine Apostel oder Propheten, er bestätigt sein Wort. Also alle diese Dinge, die über den fünffältigen Dienst geredet werden und ihn auf ein Podest heben, nein, nein. Es sind einfach Gläubige, die die Rolle eines Apostels erfüllen, die die Rolle eines Propheten erfüllen. Sie werden nicht dahin befördert. Es ist so ähnlich wie im Militär. Ein General ist immer ein Soldat. Die Leute sagen, ein General hat mehr Autorität. Nein, nein, ihr seht das falsch. Es geht nicht um Autorität, sondern er hat mehr Verantwortung. Und weil er mehr Verantwortung hat, hat er auch mehr Autorität. Du hast Autorität für deine Kinder, weil du die Verantwortung für sie übernimmst. Wenn du deine Verantwortung nicht mehr wahrnimmst, wird der Staat deine Autorität wegnehmen. Also wenn ihr Autorität haben wollt, das geht ganz einfach, übernehmt Verantwortung. Wenn du Verantwortung übernimmst, dann wird dir Autorität gegeben. Man kann Autorität nicht nehmen, sie muss dir gegeben werden. Aber du kannst Verantwortung übernehmen. Wenn du Verantwortung übernimmst, dann wird dir Autorität gegeben. Denn du kannst keine Verantwortung übernehmen, ohne entsprechende Autorität zu haben. Jeder möchte Autorität. Was du machen musst, ist, Verantwortung zu übernehmen. Aber niemand will verantwortlich sein, sie wollen nur Autorität. Denn die Verantwortung macht dich verantwortlich und mit Autorität kannst du rumkommandieren und bist was Besseres. Aber wenn du wirklich Autorität haben willst, musst du Verantwortung übernehmen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, bei euch soll es nicht so sein wie bei den Heiden, dass ihr übereinander herrscht. Wir sollen nicht über den Nächsten herrschen, wir sollen dem Nächsten dienen. Wenn du der Größte im Reich Gottes sein willst, ist das einfach. Dann diene einfach allen anderen. Jesus hat nicht gesagt, wenn du der Größte im Königreich sein willst, dann Schande über dich, du dreckiger Hund. Ich will nicht, dass du groß bist. Das hat er nicht gesagt. Er sagte, du willst groß sein? Ich sage dir, wie du groß sein kannst. Diene anderen. Er hat nichts dagegen, dass du groß bist. Er hat etwas dagegen, dass du über andere Herr bist. Er hat kein Problem damit, dass du groß bist. Er will sogar, dass du groß bist. Denn je größer du bist, desto mehr wirst du dienen. Und umso mehr Menschen wirst du helfen. Das bedeutet, du übernimmst mehr Verantwortung und bekommst mehr Autorität. Ist das nicht einfach? Gott hat die Bälle alle in dein Feld gespielt. Du brauchst nur zu sagen, ja, das mache ich. Und damit kannst du dann handeln. Wir sprachen über John Alexander Dowie. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Er hat hier gelebt und ging dann nach Schottland. Er betreute Kirchen als Pastor in Adelaide und nahe Melbourne, dann ging er in die Staaten. Er brachte Heilung zurück in die Kirche in wirklich großem Stil mit unglaublichen Wundern. Das, was er tat, war so erstaunlich, es schien, als sei er der erste moderne Apostel, den man in der Kirche nach hunderten Jahren gesehen hatte. Alle waren erstaunt über das, was bei ihm geschah. Und sie fragten ihn, könnte es sein, dass du ein Apostel bist? Man glaubte in dieser Zeit, dass es keine Apostel mehr gäbe. Er dachte darüber nach und meinte, ich könnte einer sein, wenn ich es jemals schaffe, klein genug zu werden. Versteht ihr, was er damit meinte? Er sagte nicht, wenn ich jemals stark genug oder groß genug oder kraftvoll genug werde. Er sagte, wenn ich es je schaffe, klein genug zu werden. Das ist vielleicht der Grund, dass manche Leute nicht weiterkommen, weil sie sich nicht klein machen wollen, sondern weil sie jemand sein wollen. Es geht nicht darum, jemand Großes zu sein. Es geht darum, zurückzutreten und die Menschen Jesus sehen zu lassen. Einfach Jesus durch dich leben zu lassen. Ich rede hier nicht von falscher Demut, dass man sich künstlich klein macht. Darüber spreche ich nicht. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was meine Aufgabe ist. Ich weiß, was ich tun soll. Ich weiß meine Berufung. Ich lebe in dieser Berufung. Ich entschuldige mich nicht dafür. Aber gleichzeitig, egal ob ihr mich jetzt hier hinter der Kanzel seht oder ob ihr mit mir unter vier Augen sprecht, ich bin jedes Mal der Gleiche. Ich glaube nicht daran, dass wir uns in der Öffentlichkeit anders darstellen müssen als privat. Ich denke, du solltest mit dem dienen, was du wirklich bist. Du solltest hinter der Kanzel genau die gleiche Person sein wie vor der Kanzel. Sei so wie immer und sprich so wie immer. Aber einen Unterschied gibt es. Hinter der Kanzel kann ich etwas direkter sein. Und in manchen Fällen könntet ihr denken, sogar gemeiner. Wenn wir jetzt im Auto nebeneinander säßen, dann könnte ich es so direkt nicht sagen, denn du würdest wissen, dass ich genau dich meine. Und du würdest dich angegriffen fühlen. Aber hier hinter der Kanzel kann ich direkt sein, denn jeder sagt, du weißt, dass er gerade über dich spricht. Und das hat er jetzt genau für dich gesagt. Ich sehe von hier aus die Ehefrauen, die ihre Männer anstupsen und sagen, hast du gehört? Er redet über dich. Wenn ich hier stehe, kann ich direkter sein. Je mehr Leute, umso mehr wird das Ganze abgeschwächt. Also ich kenne meine Berufung. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, was ich weiß. Ich entschuldige mich nicht dafür und ich tue nicht so, als ob ich etwas nicht wüsste, obwohl ich es weiß. Ich sage dann nicht, nun, ich denke, dass vielleicht... Nein, wenn ich weiß, dass ich recht habe, dann werde ich euch das genauso sagen. Ich weiß, dass es stimmt. Lest selber nach. Aber ich weiß, dass es da einen Unterschied zwischen meinem Amt und mir gibt. Versteht ihr? Ich versuche, der gleiche Mensch zu sein, egal wo ich bin. Aber ich glaube, dass Gott mich zu etwas berufen hat, was sehr wichtig für die Kirche ist. Es ist gut, es ist wichtig, es ist kraftvoll. Aber ich trenne die Botschaft von mir. Ich weiß, Gott will diese Botschaft und er will, dass es die Gemeinde weiß. Aber ich verstehe auch, dass er will, dass die Botschaft bekannt wird. Es geht ihm nicht darum, mich zu bestätigen. Er baut nicht mich auf oder einen Dienst. Er baut sein Königreich. Deswegen bin ich mir über den Unterschied sehr klar. Ich kenne meine Autorität im Reich Gottes. Ich kenne meine Stellung im Königreich Gottes. Aber zur gleichen Zeit weiß ich auch, wenn ich das nicht erfüllen kann, dann wird er jemand anderen finden, der es tut. In dieser Hinsicht bin ich ersetzbar. Ich bin nicht unersetzlich. Also die Botschaft, die ich bringe, die Wahrheit des Evangeliums, die Offenbarung, die ich der Gemeinde damit zurückbringe, das ist unersetzbar. Ich denke, dass jedermann das leben sollte, was er predigt. Aber ich weiß auch, dass die Nachricht oder Botschaft heilig ist. Aber ich bin es nicht. Versteht ihr, was ich sagen will? Jeder von euch kann an diese Stelle hier kommen und das tun, was ich hier tue. Denn was immer ich hier tue, das tue ich durch den Geist Gottes. Du könntest das ebenfalls durch den Geist Gottes tun. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Gott mich berufen hat, es zu tun. Es gibt kein besseres Leben. Ich sage euch, es gibt nichts, was vergleichbar wäre. Wenn ihr jemals losgeht, um es zu tun, werdet ihr das verstehen. Ihr werdet sehen, wie einfach es ist und wie gut es ist. Sagt nicht, ich wünschte, ich könnte so sein wie er. Ihr könnt das. Ich tue hier nichts, wozu ihr nicht alle berufen seid. Also ich erfülle es auf eine bestimmte Weise und wenn du es tun würdest, würdest du es vielleicht ein bisschen anders tun. Aber es wäre immer noch die gleiche Botschaft. Wir müssen an Folgendes denken. Unsere Botschaft ist heilig, aber unsere Methoden sind es nicht. Unsere Methoden ändern sich mit jeder Generation, deswegen ändert sich auch die Musik im Gottesdienst. Es ist eine Methode. Die Art und Weise, wie wir bestimmte Dinge tun, ändert sich. Aber unsere Botschaft ist heilig. Sie muss rein bleiben. Aus diesem Grunde bin ich jetzt auch nicht verbunden mit den vielen anderen Heilungsdiensten, die es gibt. Viele von ihnen sind viel größer, als wir es sind. Und wenn du eine Botschaft in ein größeres Werk hineinbringst, dann wird sie geschluckt, sie wird verdünnt. Und dann verschwindet sie. Ich habe Gott gefragt, denn ich wollte eine Verbindung. Doch er sagte zu mir, nein, du bleibst für dich, bis deine Botschaft gut genug bekannt ist. Dann kann sie überleben, wenn du dich mit einem anderen Dienst verbindest. Immer wieder kommen Leute zu mir, die sagen, wir würden das gerne übernehmen und dann könnten wir das so machen und dann wollen wir dann auch das damit machen. Ich frage sie, werdet ihr die Botschaft so lassen, wie sie ist? Sie sagen, nun nein, wir haben hier schon einen Bereich, wo das reinpassen würde. Also tue ich das dann nicht. Deswegen möchte ich lieber, dass wir ein kleines Werk bleiben, als dass wir unsere Botschaft verschmutzen. Die Botschaft muss rein bleiben. Das ist mir wichtig. Amen. Und wenn dann Leute kommen und sagen, wir wollen aber dies und das noch hinzufügen. Nein, das will ich nicht. Wenn du ein DHT-Seminar anbieten möchtest oder etwas anderes von John G. Lake Ministries, dann muss die Botschaft reinbleiben. Ich meine jetzt nicht rein im Sinne von pure Gedanken von Curry Blake. Nein, es soll dem entsprechen, was die Bibel sagt. Versteht ihr? Je reiner wir die Botschaft übermitteln können, umso besser funktioniert sie. Ich arbeite immer wieder daran, Dinge der Schrift weiter anzupassen und es funktioniert dann auch besser. Also zurück zu der Bibelstelle in Markus. Gott hat nicht mit ihnen gearbeitet, sondern er hat sein Wort bestätigt. Was du brauchst, ist mehr Wort Gottes. Sorg dafür, dass das Wort Gottes klar und rein ist, dann kann er mehr davon bestätigen. Das bringt uns zurück zu Matthäus 17. Da gehen wir noch schnell zurück. Matthäus 17. Ich möchte euch beweisen, dass Jesus es nicht gesagt hat, denn es ist kursiv geschrieben. Matthäus 17, ich fange mit Vers 14 an. Und als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihnen und fiel vor ihnen auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet arg. Oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Wir stellen fest, dass der Vater um Erbarmen bittet, denn der Sohn ist mondsüchtig. Es geht hier aber nicht um Erbarmen in dem Sinn, in dem wir es verwenden, also das Vergeben der Sünde. Danach fragt er nicht. Er bittet um Erbarmen, aber er will tatsächlich Heilung. Das sehen wir auch bei dem Blinden, der sagt, hab Erbarmen mit uns, du Sohn Davids. Sie fragen nach Erbarmen, aber sie wissen, wenn sie Erbarmen erhalten, werden sie geheilt. Das Erbarmen repräsentiert hier die Heilung. Im Psalm 139 steht, Gutes und Barmherzigkeit oder Erbarmen werden mir alle Tage meines Lebens folgen. Also werden wir alle Tage unseres Lebens geheilt sein. Aus verschiedenen Stellen der Bibel erhaltet ihr die Information. In Vers 16 sagt er, ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte den Dämon, und der Dämon fuhr von ihm aus. Von jener Stunde an war der Junge geheilt. Hier steht, von jener Stunde an. Das bedeutet, dass der Junge sofort geheilt war, aber vielleicht hat es diese Stunde gedauert, bis eine Änderung sichtbar war. Wenn ihr die Heilungsstellen in der Bibel anguckt, viele Heilungen Jesu waren nicht sofort sichtbar. Immer wieder heißt es, der Kranke begann, gesund zu werden von dieser Stunde an. Also Heilung kann ein Prozess sein, und das ist für gewöhnlich so. Wenn Dinge sofort passieren, dann nennen wir sie ein Wunder. Und tatsächlich ist es eine sofortige Heilung. Im Korintherbrief geht es um das Wirken von Wundern. So etwas wie eine Gabe der Wunder gibt es nicht. Es ist die Gabe des Wirkens von Wundern. Wenn du also eine Gabe hast, mit der Wunder geschehen, dann hast du die Gabe des Wirkens von Wundern. Also wenn du die Gabe des Wirkens von Wundern hast, dann musst du etwas tun, damit dieses Wunder in Kraft tritt. Erinnert ihr euch, als Petrus den Gelähmten hochzog? Das war das Bewirken eines Wunders, technisch ausgedrückt. Die Gabe des Glaubens steht einfach da und sagt, schau, und dann passiert es. Aber das Wirken von Wundern bedeutet, dass du erst etwas tun musst. Deswegen sieht man das auch selten in der Kirche, denn die meisten Leute haben Angst, etwas zu tun. Sie bleiben lieber zurück und schauen zu, wie Gott es tut, denn dann sind sie nicht verantwortlich. Versteht ihr? Ich sage hier, was ich denke. Weiter. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Also, ihr versteht die Frage, warum konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Das haben sie gesagt, oder? Jesus aber spricht zu ihnen. Er antwortet also auf die Frage, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sagt, warum nicht? Stimmt's? Wegen eures Unglaubens. Ende der Erklärung. Nicht, weil sie nicht gefastet haben. Wegen ihres Unglaubens, versteht ihr? Das hat er gesagt. Nicht, weil ihr nicht gefastet habt. Wegen eures Unglaubens. Später sagt er ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Und wir wissen, dass das Senfkorn das kleinste aller Samenkörner ist. Mit anderen Worten sagt er, wenn ihr überhaupt Glauben habt, den kleinsten Glauben, den du überhaupt noch haben kannst, wenn du noch weniger hättest, dann hättest du gar keinen. Also, wenn ihr Glauben habt, so groß wie ein Senfkorn, dann werdet ihr. Nicht, ihr könntet, dann werdet ihr. Also, wenn ihr Glauben habt, dann werdet ihr sprechen. Wenn ihr nicht sprecht, dann habt ihr keinen Glauben. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, darum reden wir auch. Glauben und Sprechen sind hier ganz eng zusammengebunden. Du kannst nicht Glauben haben und dann nicht sprechen. Dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, also beachtet, ihr werdet es nicht zu Gott sagen. Ihr sollt zu dem Berg sagen. Wir sprechen zum Problem und nicht zu Gott. Wir müssen zu dem Problem über Gott sprechen und nicht zu Gott über das Problem. Aber das ist wieder die Rückwärtskirche. Sie wollen mit Gott über das Problem reden. Hebe dich weg, das sollst du sagen. Wir sagen nicht zu Gott, Herr, bitte entferne diesen Berg. Er sagt, wenn ihr den kleinstmöglichen Glauben habt, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, beweg dich. Hebe dich weg von hier dorthin. Mit anderen Worten, Berg, geh mir aus dem Weg, beweg dich. Wenn du glaubst, dann wirst du so sprechen. Und er wird sich hinwegheben. Und nichts, hört genau zu, nichts wird euch unmöglich sein. Also von wem spricht er? Spricht er von hochgeistlichen Menschen, die weit im Glauben gewachsen sind? Oder spricht er von Menschen, die Glauben haben, nur so winzig wie ein Senfkorn? Wie viel Glauben braucht man, um geheilt zu werden? Braucht es nicht großen Glauben? Nein, braucht es nicht. Jesus hat nur zwei Menschen gesagt, dass sie einen großen Glauben hätten. Der eine war ein römischer Centurio, der also noch nicht einmal zum Bundesvolk gehörte oder eine offizielle Beziehung zu Gott hatte. Die andere war die syrophönizische Frau, die auch nicht im Bund war, die nicht jüdisch war und auch keine Beziehung zu Gott hatte. Also denkt mal drüber nach. Der, von dem wir gestern gesprochen haben, wie war sein Name? der so ein großes Problem mit Öl hatte, der Öl nach China verkauft hatte. Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Er ist der reichste Mann in Australien. Ja, genau, Forrest. Also ich möchte ein Beispiel von hier nehmen, denn wir haben in Amerika auch reiche Leute. Ich will jemanden von euch nehmen. Jemanden aus Australien, ich wusste nur seinen Namen nicht mehr. Stellt euch vor, ich komme nach Australien. Ich will hier ein gutes Werk tun, ich bin ein Prediger und will Menschen helfen. Ich erfahre, dass es hier einen sehr wohlhabenden Mann namens Forrest gibt und ich möchte mit ihm reden. Wenn er der reichste Mann in Australien ist, hat er bestimmt etwas Geld übrig. Davon kann er bestimmt etwas entbehren, es wird ihm nicht wehtun. Also will ich zu ihm gehen und mit ihm reden. Ich gehe zu seinem Büro, sage, ich will mit ihm sprechen und warte auf ihn. Also ich darf reingehen und sage, hallo Mr. Forrest, mein Name ist Curry Blake. Ich bin ein Prediger, ich will Australien und Australien helfen und ich weiß, dass Sie das auch wollen. Lassen Sie uns zusammenarbeiten. Ich brauche ungefähr 10 Millionen Dollar. Wenn Sie mir 10 Millionen Dollar geben, werde ich loslegen und was richtig Gutes machen. Das Erste, was er sagen wird, ist, kenne ich Sie? Sind Sie vielleicht der Sohn meiner Tante so und so? Und ich sage, nein, wir haben uns niemals getroffen. Ich bin niemand aus Ihrer Verwandtschaft. Nein, sagt er, ich werde Ihnen nicht helfen. Er könnte das sagen. Ich könnte natürlich sagen, bevor Sie sich entscheiden, warten Sie einen Augenblick, Sie sollten mir wirklich helfen. Aber vielleicht schaut er mich auch an und sagt, okay, ich werde Ihnen helfen. Wenn Sie wollen, schreibe ich Ihnen einen Scheck über 10 Millionen aus und Sie können ihn mitnehmen, wenn Sie dann gehen. Ich freue mich und ich gehe zur Tür. Aber nehmen wir einmal an, er hat einen Sohn. Ich weiß nicht, ob er einen Sohn hat, aber nehmen wir einmal an, er hatte einen. Sein Sohn kommt rein und sagt zu ihm, Papa, wir wollen dieses Projekt fertigstellen. Du erinnerst dich, es ist nur so, dass ich noch 10 Millionen Dollar für dieses Projekt brauche, um es fertigzustellen. Er sagt, 10 Millionen Dollar? Okay. Und er schreibt den Scheck aus. Er gibt ihm den Scheck und er kann loslegen. Ich frage euch jetzt, wer muss einen größeren Glauben haben für die 10 Millionen? Ich oder sein Sohn? Warum? Keine Beziehung. Versteht ihr? Der Sohn braucht längst nicht so viel Glauben wie jemand, der keine Beziehung zu ihm hat. Der Sohn spaziert einfach rein und sagt, ich brauche das, begründet das kurz. Der Vater weiß, dass der Sohn eine Arbeit macht, die er in Auftrag gab. Es sollte also kein Problem sein, wenn der Sohn die Arbeit des Vaters tut. Das sollte nicht viel Glauben benötigen. Wenn ihr euch die Leute mit dem großen Glauben anschaut und ihr dann überlegt, dass ihr auch großen Glauben haben wollt, dann kann ich nur sagen, zu spät. Ihr hattet die Gelegenheit, großen Glauben zu haben, bevor ihr gerettet wurdet. Das war der größte Glauben, den ihr je habt haben können. Ein nicht geretteter Mensch, der daran glaubt, dass Gott ihn rettet. Jetzt, wo ihr gerettet seid, braucht ihr keinen großen Glauben mehr. Tatsächlich, warum glauben wir überhaupt, dass wir großen Glauben brauchen? Er sagt doch hier, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Er sagt hier nicht, wenn ihr großen Glauben habt. Also wir schauen uns vielleicht die Bibelstellen an und sagen, oh ja, diese Menschen hatten großen Glauben. Ich brauche auch großen Glauben. Ich verstehe, dass ihr so denkt, aber tatsächlich ist es so, dass diese Menschen großen Glauben brauchten. Denn sie hatten keine Beziehung zu Gott. Und sie hatten kein Recht, ihn zu fragen. Offensichtlich brauchten sie großen Glauben. Aber ihr, ehrlich, ihr braucht keinen großen Glauben mehr. Warum? Weil ihr Gottes Kinder seid. Ihr könnt ihm vertrauen. Stellt euch mal Folgendes vor. Ein Nichtchrist kommt hier rein, hört sich das an, kommt nach vorn, kniet nieder. Ihr hört, wie er das Übergabegebet spricht und sagt, ich bin gerettet, ich bin gerettet, ich glaube an Jesus. Und ihr sagt, hier ist unser neuer Bruder, preis Gott. Er dreht sich um und sagt, ich habe Gott mein Leben gegeben und ich danke ihm für seine Gnade. Ich komme gerade aus dem Gefängnis, denn ich habe jemanden umgebracht und sein Haus ausgeraubt. Ich bin euch so dankbar, dass ihr heute Abend diesen Gottesdienst gemacht habt, sodass ich gerettet wurde. Ich habe meine Zeit als Mörder und Räuber abgebüßt, aber jetzt bin ich gerettet. Wir sagen, das ist wunderbar, das ist toll. Er sagt, ich habe ein kleines Problem. Ich habe keinen Schlafplatz. Es wäre schön, wenn mich einer von euch zu sich nach Hause einladen würde, damit ich bei ihm übernachten kann. Natürlich sagt ihr in dem Moment, ich weiß nicht, ob ich so großen Glauben habe. Stimmt's? Er ist ein Räuber und ein Mörder. Die Menschen, bei denen er zuletzt wohnte, hat er ausgeraubt und umgebracht. Es ist verständlich, dass derjenige schon etwas Glauben braucht, der diesen Mann bei sich wohnen lassen will, weil man weiß, welches Böse er getan hat. Aber wenn ihr jetzt überlegt, wie gut Gott ist, warum sollte es überhaupt Glauben brauchen? So viel sollte doch schon ausreichen, denkt ihr nicht auch? Wir brauchen keinen großen Glauben. Glauben brauchst du, wenn du nicht weißt, ob du jemandem trauen kannst. Wenn du sagst, ich will dir mal glauben, dann heißt das, ich gehe mal das Risiko ein. Aber willst du das wirklich Gott sagen? Sagst du, ich gehe das Risiko ein, dass dein Wort wahr ist. Kommt schon, ist das wirklich ein so großes Risiko? Wir reden hier über Gott. Ich weiß nicht, wie das kam. Wir benutzen Glauben wie eine Währung und überlegen nicht, über wen wir da eigentlich sprechen. Es ist Gottes Vergnügen, uns das Königreich zu geben. Wir müssen es ihm nicht entreißen. Er sagt, er möchte es uns geben. Er sagt, das Königreich Gottes ist in euch drin. Er hat es schon in uns gegeben, denn er hat uns Jesus gegeben. Und wenn er uns Jesus gegeben hat, hat er uns mit ihm nicht alles gegeben? Das bedeutet nicht, dass er dir heute das gibt und morgen noch jenes und übermorgen auch noch das. Nein, wenn du Jesus hast, dann hast du alles. In dem Moment, in dem du Jesus angenommen hast, hast du Zugang zu allem bekommen. Wenn du ein Bankkonto hast und du bekommst deine EC-Karte, dann hast du kein Bargeld bei dir. Aber mit dieser Karte hast du Zugriff auf alles. Das ist es, wer du jetzt bist. Das ist es, wer dein Vater jetzt ist. Diese Sache, wie viel Glauben brauche ich? Habe ich genug Glauben? Kommt schon, das ist beleidigend für Gott. Ihr wisst nicht, ob ihr genug Glauben habt, um ihm zu trauen? Ist er denn so unehrlich zu euch gewesen? Hat er euch je hängen lassen? Müsst ihr euch wirklich die Frage stellen, ob ihr ihm überhaupt trauen könnt? Denn beim Glauben geht es nur um Vertrauen. Und wenn ihr überhaupt jemandem vertrauen könnt, dann könnt ihr Gott vertrauen. Die Frage ist nicht, kann ich Gott trauen, sondern kann er dir trauen? Er möchte das Ganze zu einem guten Ende bringen. Sein Problem ist, er findet keine Menschen, die das zu Ende bringen, was er getan haben möchte. Er hat Menschen, die eine Zeit lang vorwärts gehen und dann aufhören. Warum? Weil sie wenig Glauben haben. Ihr Glaube endet. Letzten Endes sind sie zu schwach. Also, Matthäus 17, Vers 20. Er aber spricht zu ihnen, wegen eures Unglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zum Berg sagen, bewege dich dorthin, und er wird sich bewegen, und nichts wird euch unmöglich sein. Habt ihr gemerkt, dass hier nicht steht, wenn ihr einen großen Glauben habt, wird euch nichts unmöglich sein? Lasst mich diesen Aberglauben hier und jetzt töten, aus irgendeinem Grund. Also, weil man es uns falsch beibrachte. Die Bibel ist so klar, du musst es falsch gelehrt bekommen, um es falsch zu glauben. Denn wenn du wiedergeboren bist, dann glaubst du automatisch dem, was Gott sagt. Man muss es dir schon falsch beibringen. Und unglücklicherweise hatten wir Hilfe dabei, über die Jahre. Wir wurden falsch gelehrt. Und wenn wir in der Bibel lesen, dir geschehe nach deinem Glauben, dann kommt sofort folgende Lehre in uns hoch. Wir denken an Menge. Wir denken an viel, entsprechend deinem Glauben. Wir denken, das heißt, entsprechend der Größe deines Glaubens. Aber das sagt er nicht. Als Jesus sagte, wenn du nur Glauben in der Größe eines Senfkornsamens hast, hat er damit vollständig und ein für allemal die Vorstellung widerlegt, dass es beim Glauben um Quantität geht. Denn als er sagte, du kannst den größten Berg mit dem kleinsten Glauben bewegen, dann hat also die Menge oder Größe deines Glaubens gar nichts damit zu tun. Wenn wir lesen, entsprechend deinem Glauben soll dir geschehen, dann bedeutet das nicht, entsprechend der Menge deines Glaubens, so viel Heilung bekommst du, sondern er will damit sagen, weil du mir glaubst. Oder, was du mich gerade gebeten hast, das sollst du haben. Und das war alles, was er sagte. Er sagte nicht, abhängig davon, wie viel Glauben du hast. Das hat wieder mit der Rückwärtskirche zu tun. Jesus sagte, wenn du Glauben so groß wie ein Senfkorn hast, kannst du dem Berg sagen, dass er gehen soll. Und er wird es tun. Aber die Kirche sagt, wenn du Glauben hast so groß wie ein Berg, dann kannst du zu einem Tumor so groß wie ein Senfkorn sagen, geh. Wir haben also das Gegenteil gesagt. Doch wir brauchen keinen riesigen Glauben, um einen kleinen Tumor zu beseitigen. Du brauchst einfach nur ein kleines bisschen Glauben. Und wenn du Glauben hast, dann wirst du sprechen. Denn das Königreich ist wie ein Samen. Alles beginnt klein. Kaum etwas Kleineres als ein Gedanke. Kaum etwas Kleineres als ein Wort. Und wenn du es aussprichst, dann wird es eine Wirkung haben. Wenn ihr Samen aussät, dann beginnt er zu wachsen. Ihr könnt einen Blumensamen unter Beton säen und er wird den Beton hochheben. Habt ihr das schon mal gesehen, wie er durch Beton durchbricht? Und der Grund, warum es durchbricht, ist der, dass Beton tot ist. Und das Leben wird den Tod immer schlagen. Beton lebt nicht, aber ein Samen lebt. Beton tut nichts. Das liegt einfach da und versucht, den Samen zu blockieren. Aber der Samen wächst immer weiter und hört nicht auf zu wachsen. Wir haben gestern Abend drüber gesprochen. In Texas bauen wir Pinto-Bohnen an. Kennt ihr Pinto-Bohnen? Ich weiß nicht, ob ihr die in Australien auch habt. Wenn ihr Pinto-Bohnen pflanzt, setzt ihr sie 3 Zoll unter den Erdboden. Dann dauert es zwischen 1 und 2 Wochen, bis die Pflanzen oben sichtbar werden. Das heißt, dass die Pflanze innerhalb von 2 Wochen 3 Zoll wächst. Wenn ich also die Samen 3 Zoll tief eingepflanzt habe, dann weiß ich, dass ich nach 2 Wochen etwas sehen werde. Nehmen wir an, ich habe guten Samen 3 Zoll tief eingepflanzt, gehe nach Hause und lege mich schlafen. In dieser Nacht kommt jemand und schüttet einen Eimer Erde auf mein Feld. Er leert diesen Eimer genau über den Bohnen aus. Ich habe es 3 Zoll tief eingepflanzt, aber nun ist da ein Haufen Erde, der darüber liegt. Werde ich also nach 2 Wochen etwas von der Bohne sehen, das rauskommt? Nein, denn es muss jetzt durch wesentlich mehr Erde durch. Wird es denn nach 2 Wochen auf 3 Zoll gewachsen sein? Ja, das wird es. Es ändert sich nichts. Der Same funktioniert. Er wächst immer noch 3 Zoll in 2 Wochen. Aber wenn die Erde drauf liegt, wird es weiter wachsen, ohne dass ich es sehe. Der Schlüssel ist, darauf zu achten, dass nicht noch mehr Erde draufkommt und dass es in gute Erde gepflanzt wird. Wenn ich noch mehr Erde oder Schmutz drauf tue, hindert das den Samen nicht zu wachsen, aber es hindert mich daran, es zu sehen. Der Same wächst weiter. Wenn ihr jetzt die Worte Gottes als Samen pflanzt und der Same Gottes sind Worte, ihr müsst zugeben, das hier sind Worte. Das ist ein Buch, das aus Worten besteht. Also pflanzen wir den Samen der Worte, aber in diesem Fall sind es göttliche Worte. Und wie wässern wir einen Samen des Wortes Gottes? Wieder durch Worte. Also pflanzt du Worte und wässerst den Samen durch Worte. Und wie kann es passieren, dass du Erde oder Schmutz darauf tust? Wieder durch Worte. Aber im Gegensatz zu Worten, die über das Wachstum sprechen, redest du Worte darüber, dass du nichts siehst. Und je mehr du das tust, umso mehr Dreck häufst du obendrauf. Der Same wächst die ganze Zeit, aber durch deine Worte lässt du es tiefer und tiefer unter dem Schmutz verschwinden. Es könnte sogar sein, dass du stirbst, obwohl der Same vollständig ausgewachsen ist. Wisst ihr warum? Weil es nicht bis zur Oberfläche rausgekommen ist. Es ist nicht zur Blüte gekommen. Das erinnert mich an eine Frau in den USA, die ich kenne. Sie kam zu mir und sagte, sie habe eine Geschwulst in ihrer Brust gefunden, nahm an, es sei Krebs und ging zum Arzt. Sie lässt den Arzt draufschauen, der Arzt guckt sich's an und sagt, ja, das ist Krebs. Wir werden dies tun und dann das tun. Es sieht aus wie diese schnell wachsende Krebsart und was wir tun müssen, ist eine doppelte Mastektomie. Sie kam vor dieser Operation zu unserer Versammlung und bat um Gebet. Wir haben dagegen gebetet und es vernichtet. Danach ging sie zum Arzt und hat eine doppelte Mastektomie an sich durchführen lassen. Nach der OP untersuchten sie das Gewebe. Es war kein Krebs da. Versteht ihr? Es gab keinen Krebs mehr. Der Krebs war da gewesen. Der Tumor, den sie gefühlt hatte, war da gewesen. Es war sogar so, als sie zum Arzt ging, konnte sie den Tumor immer noch fühlen. Aber dennoch gab es einen Unterschied. Es war kein Krebs mehr, denn der Tumor war tot. Nur weil du es fühlst, heißt es nicht, dass es am Leben ist. Manchmal kann man es noch fühlen und es braucht einfach eine Zeit, bis es verschwindet. Aber die meisten Menschen sind so voller Furcht, dass sie diese Zeit nicht abwarten können. Sie geben der Sache keine Zeit zu verschwinden. Sie lassen für sich beten und dann gehen sie doch zum Arzt und stellen nach dem Eingriff fest, es wäre gar nicht nötig gewesen. Über 40% der Dinge, mit denen wir zu tun haben, ist, Fehler zu korrigieren, die Ärzte gemacht haben. Das ist wirklich so. Ich kann euch die Statistik zeigen. Und viel davon hat mit Furcht zu tun oder mit bestimmten Situationen. Meine eigene Mutter hatte auch eine Geschwulst an ihrer Brust. Das passierte ihr dreimal zu verschiedenen Zeiten, dreimal nacheinander. Sie ging zum Arzt, er untersuchte sie, machte eine Biopsie. Das passierte dreimal. Sie bereiteten sie für die OP vor. Sie sitzt auf dem Tisch und wartet darauf, dass die Ärzte reinkommen. Sie sagt zu Gott, Vater, das ist nicht richtig. Ich weiß, dass du der Heiler bist. Aber sie konnte diesen Tumor, diese Geschwulst, konnte sie spüren. Sie sagte, das ist nicht richtig. Ich habe gebetet. Ich weiß, dass du der Heiler bist. Du hast mich schon früher geheilt. Ich will nicht, dass sie an mir rumschneiden. Sie sitzt da und dann sagt sie zum Arzt, ich möchte, dass sie noch einen Test machen. Sie machen noch einen Test und sie sagen, nein, es ist immer noch da, wir können es immer noch sehen. Dann sagt sie, dass sie keine OP mehr möchte. Sie sagen ihr, okay, wir machen noch einen Test. Also, sie konnte den Tumor noch spüren. Aber als sie die Röntgenaufnahme davon machten, konnte man den Tumor nicht mehr sehen. Sie konnte ihn fühlen, aber sie konnten ihn nicht mehr sehen. Und dann sagten die Ärzte, also wir wollen sie doch noch nicht operieren, bevor wir nicht wissen, was das ist. Als sie dann eine Biopsie machten, stellten sie fest, es war tot. Sie war vollständig geheilt. Sie wurde geheilt, während sie auf dem Tisch saß, vor der OP. Gott hat sie in dieser Zeit geheilt. Und das Ganze ist dreimal passiert. Sie hatte niemals eine OP. Gott hat sie jedes Mal geheilt. Der Grund, warum ich das erzähle, ist, ihr dürft euren Augen nicht immer trauen. Ihr könnt euren Sinnen nicht immer trauen. Das heißt nicht, dass ihr Dinge ignorieren sollt. Im Glauben mit etwas umgehen bedeutet nicht Ignorieren von Tatsachen. Und wenn ihr etwas ignoriert, dann bedeutet das nicht, dass ihr damit im Glauben umgeht. Eine Krankheit ignorieren ist kein Glaube. Glaube ist, wenn ihr die Schrift nehmt und die Kraft des Wortes auf die Situation anwendet, indem ihr Gott glaubt. Wir gehen wieder zum Text zurück. Jesus sagt in Vers 21, diese Art aber fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Das steht nicht im griechischen Urtext und ich werde euch erklären, warum es nicht im Urtext steht. Es gab eine Situation, wo die Schriftgelehrten und Pharisäer zu Jesus kamen und ihn fragten, warum fasten deine Jünger nicht, so wie Johannes seine Jünger gelehrt hat? Erinnert ihr euch daran? Dann sagte Jesus, solange der Bräutigam bei ihnen ist, werden sie nicht fasten. War denn in Matthäus 17 der Bräutigam noch bei ihnen? Also konnte er ihnen nicht vorwerfen, dass sie nicht getan haben, was er ihnen gar nicht befohlen hatte. Und wenn ihr euch das Griechische anschaut, dort steht nichts von Beten und Fasten. Jesus kann ihnen das nicht gesagt haben. Warum das hinzugefügt wurde, weiß ich nicht. Es kam vielleicht von jemandem, der Kontrolle über das Wort Gottes hatte und Gebet und Fasten betonen wollte, der das vielleicht als Ritual begründen wollte. Aber du kannst jemanden nicht anklagen, wenn er lässt, was du ihm nicht befohlen hast. Als er ihnen das sagte, hatte er am Anfang bereits ihre Frage beantwortet. Warum konnten wir das nicht tun? Jesus sagte, wegen eures Unglaubens. Viele Leute fragen auch, von welcher Art redet Jesus hier? Welcher Art sollte denn hier durch das Fasten ausfahren? Die Antwort ist, er hat es nicht gesagt. Es steht nicht dort. Und eine weitere Anmerkung ist, Dämonen fahren nicht aus, weil du betest und fastest. Beten und Fasten treibt keine Dämonen aus. Dein Glaube tut das. Aber Beten und Fasten wirft auch den Unglauben nicht raus. Das ist nämlich die andere Übersetzungsmöglichkeit. Denn es gibt Hindus und Moslems, die auch beten und fasten. Sie sind immer noch im Unglauben. Schaut euch den Text und den Zusammenhang genau an. Hier sieht man, dass Jesus diesen ergänzten Text nicht zu ihnen gesagt haben kann. Du sagst vielleicht, aber da steht es doch. Ja, das stimmt, aber es steht in Kursivschrift dort. Aber ganz unabhängig davon, ob es jetzt dasteht oder nicht, ob es im Griechischen oder im Englischen ist, als sie fragten, warum konnten wir es nicht tun, beantwortete er ihre Frage. Wegen eures Unglaubens. Also vergesst mal den Satz über Gebet und Fasten und schaut auf seine Antwort. Es war Unglaube. Wenn man sich mit Gebet und Fasten beschäftigt, stellt man fest, dass es dafür gedacht ist, dass du dem Fleisch absterben kannst. Wir werden uns morgen darum kümmern und werden uns nochmal die Grundlagen anschauen, wo wir dann anfangen, für Heilung zu beten. Ich werde euch dann einfach schrittweise durchführen, wie man für Heilung betet. Erstens, zweitens, drittens. Also keine Angst, ich werde euch dann nicht einfach hineinschmeißen und sagen, jetzt legt los. Ihr werdet genau wissen, was ihr tun sollt, und es wird funktionieren. Ich möchte, dass ihr erstmal die Prinzipien versteht. Wenn ich euch dann die Methoden und die Details erkläre, werdet ihr euch nicht so sehr auf die Methode versteifen. Ihr werdet verstehen, dass die Methode, die ich euch zeige, nicht die einzige Methode ist, sondern eben nur eine Methode, mit der ihr beginnen könnt. Und es ist eine einfache Methode, die jeder tun kann und die biblisch ist. Ihr könnt dabei bleiben und es so für den Rest eures Lebens tun. Es ist völlig okay und es wird funktionieren. Oder ihr merkt irgendwann, während ihr Menschen damit dient, dass ihr es an der einen oder der anderen Stelle ein bisschen anders machen wollt. Wenn ich euch wieder treffe, dann habt ihr vielleicht eure eigene Methode, was vollkommen okay ist, solange es funktioniert und solange es biblisch ist. Ich habe Freunde zu Hause, zum Beispiel einen jungen Mann, der auch gläubig ist und der gute Erfolge hat, wenn er für Kranke betet. Wir bekamen eines Tages einen Anruf von einer Frau. Sie sagte, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde und sie Gebet dafür haben wollte. Da er nahe bei ihr wohnte, wiesen wir ihn auf sie hin. Er rief sie an, fragte sie, wo sie wohnte, um für sie zu beten. Er fährt zu ihr und betet für sie. Er schreibt das Zeugnis von dem, was passiert ist, nieder und schickt es mir. Ich höre, wie sie geheilt wurde und freue mich drüber. In seiner nächsten E-Mail an mich schreibt er, ich möchte ja ein Zeugnis geben von einer Frau, wie sie von Brustkrebs geheilt wurde. Er schrieb, ich fuhr zu ihr und fragte nach ihrem Problem. Sie habe Brustkrebs, sagte sie. Also habe ich ganz sanft, schrieb er, meine Hand. Ratet mal, wo er sie hingetan hat. Und das ist der Grund, warum ich gelernt habe, sehr genau zu sein. Und sage deswegen den Leuten, ihr müsst eure Hand nicht dahin tun, wo das Problem ist. Also er schrieb mir, er legte seine Hand auf ihre Brust und ich lese das und denke, das gibt eine Anzeige. Aber ich habe mich geirrt, denn das, was dann folgte, war eine Hochzeit. In sehr kurzer Zeit waren die zwei verheiratet. Sie sind jetzt seit 5 oder 6 Jahren verheiratet und dienen zusammen. Immer wenn uns jemand anruft wegen eines fehlenden Organs oder weil er ein kreatives Wunder braucht, dann bete ich gern dafür. Aber wir verweisen sie dann auf dieses Ehepaar. Denn sie haben eine fantastische Erfolgsbilanz, wo Organe wieder erscheinen oder wiederhergestellt werden. Es ist unglaublich, fantastisch, und sie dienen zusammen. Aber nach diesem Vorfall habe ich gelernt, ich muss erst mal sehr genau beschreiben, wie ihr beten sollt. Ihr erinnert euch daran, die Methode, mit der wir das tun, ist nicht heilig, aber die Botschaft ist es. Ihr werdet eine Methode finden, die für euch am besten funktioniert. Ich bekomme ganz tolle Zeugnisse über Gebetstücher. Damit sind unglaubliche Wunder geschehen. Alzheimer wurde durch Gebetstücher geheilt, Demenz, verkümmerte Gliedmaßen. Als ich auf einer Reise war, erreichte uns der Brief einer Frau, die ein Gebetstuch brauchte. Meine Frau hatte keine Tücher mehr, über denen wir gebetet hatten. Deswegen ging sie an meinen Kleiderschrank und nahm ein vollkommen intaktes Hemd heraus. Dann schnitt sie den ganzen Ärmel ab. Nicht nur ein kleines Stück, sondern den ganzen Ärmel und schickte ihn weg. Die Frau machte das Paket auf und stellt fest, es ist ein Ärmel. Erstaunlich daran ist, das Gebetstuch war für den Vater dieser Frau, der in einem Pflegeheim war. Der linke Arm ihres Vaters war verkümmert, er konnte ihn nicht mehr benutzen. Tatsächlich hatte meine Frau sich entschieden, den linken Ärmel abzuschneiden, passend zu seinem linken Arm. Als die Frau ihren Vater besuchte, wusste sie nicht, was sie tun sollte. Deshalb zog sie ihrem Vater den Ärmel über seinen Arm und befestigte ihn an seinem Hemd. So saß er da mit seinem verkümmerten Arm. Die Frau sagte dem Personal, lassen Sie bitte den Ärmel auf dem Arm, nehmen Sie ihn nicht weg, und fuhr nach Hause. Am nächsten Tag kam sie wieder, geht in den Tagesraum, um ihren Vater zu suchen. Sie ruft ihn, er sieht sie, hebt seinen Arm und winkt ihr. Und deswegen erzähle ich euch das. Ich habe über den Ärmel nicht gebetet. Es war keine Salbung mit Öl, nichts dergleichen. Es war nur ein Hemd, das ich getragen hatte. Es war gewaschen, sogar in der Reinigung gewesen und gebügelt. Man kann also die Salbung nicht wegwaschen. Bei einer Versammlung kam ein Mann zu mir, drückte mir ein Taschentuch in die Hand und sagte, es ist für meinen Vater, der hat Alzheimer, würdest du darüber beten? Dann bringe ich es zu meinem Vater. Ich sagte, ja klar, mache ich. Ich zeige dir sogar, wie du es tun kannst, dann kannst du es auch selber machen. Ich habe das Tuch einfach zwischen meine Hände genommen und gesagt, im Namen Jesu, Vater, ich danke dir. Durch einen Akt unseres Glaubens und unseres Willens, denn dein Wille ist wichtig, imprägniere ich dieses Tuch mit dem Geist des lebendigen Gottes. Wo immer dieser Stoff hingeht, geht auch Heilung hin. Wo immer dieser Stoff hingeht, geht auch Befreiung hin. Wenn dort Krankheit ist, dann muss sie gehen. Wenn es Dämonen sind, müssen sie fliehen. In Jesu Namen. Und dann habe ich es ihm gegeben. Also schreibt das jetzt nicht auf und benutzt das als Formel. Es geht nicht um eine Formel, sondern es geht um den Gedanken, dass ihr das Leben dort hineintut. Ihr müsst erkennen, dass das, was ihr habt, das Leben ist. Und das Schöne ist, dass das Leben, das du in dir hast, jeder Not begegnen kann und jede Form annimmt, die ein Mensch benötigt. Wir bekamen später sein Zeugnis. Er ging in das Altenheim zu seinem Vater, der unter Alzheimer litt. Aber sein Vater erkannte ihn nicht mehr. Dann hat er einfach das Tuch um den Hals seines Vaters gebunden, der in einem Rollstuhl saß. Er setzte sich hin und schaute ihn an. Der Vater hatte ihn nicht erkannt, er war einfach weggetreten. Und während er seinen Vater anschaut, begann der zu zittern. Er dachte, das ist eine neue Entwicklung. Das Zittern wurde so stark, dass er begann, sich Sorgen zu machen. Während er ihn anschaute, reißt der Vater plötzlich den Kopf hoch und sagt, Jesus, was willst du? Er schaut sich um und fragt sich, was sein Vater da sieht. Und der schaut so nach oben und beginnt mit Jesus zu reden. Danach beugt er seinen Kopf nieder und als er den Kopf wieder hochnimmt, schaut er sich um und sagt, wann seid ihr denn gekommen? Von diesem Moment an war er vollkommen frei und vollständig geheilt. Wir haben so erstaunliche Wunder gesehen mit diesen Gebetstüchern. Gebetstücher wurden unter die Kissen von Leuten getan, die von den Tüchern nichts wussten. Und diese Menschen wurden geheilt. Ich sage euch, das ist nicht psychologisch und nicht psychosomatisch. Das ist eine Kraft und eine Fühlbarkeit des Geistes, der einfach lebendig ist und der die Heilung beeinflusst, wenn wir es aussprechen. Also ich könnte euch hier stundenlang erzählen, es sind unglaubliche Sachen passiert. Erinnert ihr euch an die Frau, von der ich sprach, mit der wir den Hügel runtergegangen und wieder hochgegangen sind? Das Video steht auf unserer Webseite. Ich bekomme ständig Anrufe von Leuten, dass sie für ihre Tiere beten sollen. Ich mache keinen Spaß. Leute rufen mich an, mein Tier stirbt, könntest du bitte beten? Um ganz ehrlich zu sein, es wird mir zu viel. Ich kann schon verstehen, dass eure Haustiere für euch wichtig sind. Ich selbst habe keine Haustiere, aber ich liebe Tiere, ehrlich. Nur Tiere passen einfach nicht zu meinem jetzigen Lebensstil. Wenn ich ein Haustier hätte, würde es verhungern, weil ich einfach so oft weg bin. Ich bin nicht gegen Tiere, ich liebe sie, ich kann nur keins halten. Aber ich kann überhaupt nicht leiden, wenn Haustiere ihre Eigentümer besitzen. Meine Eltern haben einen Papagei, eine Blaustirn-Amazone. Den haben sie seit mindestens 25 Jahren. Er gehört zur Familie. Wenn jemand meine Eltern besuchte, fing dieser Papagei an, zu ihm zu sprechen. Meine Mutter brachte dem Papagei bei, zu singen, Jesus liebt mich. Und das sang er dann. Es war erstaunlich. Wenn sie weggingen, setzten sie ihn vor das Fernsehen und schalteten ihm etwas von National Geographic ein. Und der Papagei sprach dann zu den Vögeln. Wenn im Fernsehen etwas Lustiges passierte und das Publikum lachte, hat er mitgelacht. Er lachte auf genau die gleiche Weise wie meine Mutter. Er hat einfach ihre Stimmlage angenommen. Unglaublich. War ich in einem anderen Raum, fragte ich mich, war das jetzt Mama? Wenn ich meine Mutter besuchte und zu nah an sie heranging, dann sagte der Vogel, das ist meine Mutter. Und ich stand da und sagte zu ihm, das ist nicht deine Mutter, es ist meine Mutter. Du bist in einem Käfig und ich bin hier draußen. Und dann wurde mir klar, ich stritt mit einem Vogel. Also haben wir hin und her diskutiert. Also dieser Vogel und ich kamen nie richtig gut miteinander aus. Ich sagte meinen Eltern, wenn ihr sterbt, hinterlasst mir nicht diesen Vogel. Wenn ich meine Eltern besuchen wollte, sie wohnten nur eine Stunde entfernt, sagte meine Mutter, ja gern, aber wir können nicht draußen sitzen, denn das ist zu heiß für den Vogel oder es ist zu kalt oder ein anderes Problem. Und sie konnten auch nicht so weit reisen wegen des Vogels, er könnte sich erkälten und sterben. Ich fragte sie also könnt ihr mich nicht besuchen wegen eures Vogels? Ich war außer Landes, habe euch monatelang nicht gesehen, aber ihr besucht mich nicht wegen eines Vogels? Sie sagte, das würden wir schon gerne, aber, ich sagte zu ihr, dann muss ich wohl beten, dass dieser Vogel stirbt. Es sollte so sein, dass wir über die Tiere herrschen und nicht die Tiere über uns. Also werde ich beten, dass dieser Vogel stirbt. Und ihr solltet hoffen, dass dieser Vogel vor euch stirbt. Sterbt ihr zuerst, werde ich gebratenen Vogel haben. Und ich werde jeden Bissen genießen. Meine Mutter sagte, oh Curry, das machst du bloß nicht. Ich sagte, ich mag es nicht, dass eure Tiere euch daran hindern, uns zu treffen. Meine Mutter fand auch streunende Hunde und brachte sie nach Hause. Die bekamen dann sofort Junge, zwei starben bei der Geburt. Mutter rief mich gleich an, zwei von den Babyhunden sind bei der Geburt gestorben. Curry, du betest doch wohl nicht gegen unsere Hunde? Ich sagte, nein, ich wusste nichts davon. Sie sagte, na dann bete, dass sie wieder lebendig werden. Ich sagte, ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Glauben für Tiere ist mir einfach nicht so wichtig. Ich verstehe, dass ihr eure Haustiere liebt und dann dürft ihr auch den Glauben für sie haben. Ruft mich aber bitte nicht an. Wenn ihr mit mir sprecht, um mich über ein Tier zu informieren, dann gibt es vielleicht einen Menschen, der ernsthaft krank ist und nicht durchkommt. Eine Frau rief mich alle zwei Wochen an, ungefähr um 4 Uhr morgens. Sie war wie ein Uhrwerk. Ihre Katze lag im Sterben. Ihr Hund lag im Sterben. Eines Tages war ein Bigfoot in ihrem Vorgarten. Ich scherze nicht. Sie ruft mich an, dass ich für sie bete, damit sie geschützt ist, denn Bigfoot war in ihrem Vorgarten. Inzwischen habe ich ihren Namen auf meinem Telefon gespeichert. Wenn es dann 4 Uhr ist, hebe ich das Telefon hoch und sage, Hallo Caroline, was möchtest du? Ich weiß, um 4 Uhr kann nur sie das sein. Jetzt schaut sie sich die Todesanzeigen an und ruft mich an, damit ich bete, dass diese Leute vom Tod auferstehen. Sie kennt diese Leute noch nicht einmal. Es sind nicht ihre Freunde, es sind irgendwelche Menschen, deren Todesanzeigen sie gelesen hat. Deshalb schlafe ich nachts nicht sehr viel, weil ich diese Anrufe bekomme. Ich würde gerne sagen, dass sie die Einzige ist. Ist sie nicht. Eines Tages hatte ich eine Heilungsreihe und habe für Leute gebetet. Da stand diese Frau, das vergesse ich nie. Das kennt ihr auch. Ihr seht Leute an und denkt, ich wette, das ist eine Lehrerin. Sie haben diesen Gesichtsausdruck, haben eine Brille, einen Dutt, stehen da ganz ordentlich und alles ist ganz sorgfältig und richtig. Und dann weiß ich, das ist eine Grundschullehrerin. Bei denen stimmt einfach alles. Ich gehe also diese Reihe entlang und bete für diese Leute und komme dann zu der Frau und frage sie, was kann ich für sie tun? Sie sagt, ich glaube, ich habe einen Dämon. Ich denke mir, was kannst du schon getan haben? Hast du mal ein böses Wort, ein Schimpfwort gesagt? Also ich will das nicht runterspielen. Ich mag Flüche nicht. Ich habe nie geflucht. Aber schaut euch diese Frau an. Es kann ja gar nichts anderes passiert sein. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was diese Frau tun könnte. Worum geht's denn, frage ich. Was ist denn los? Jeden Vollmond schlüpfe ich in meinen Vorgarten und bete den Mond an, während ich nackt im Garten herumhüpfe. Kein Witz. Eine Grundschullehrerin. Haare im Dutt, Brille, alles, was dazugehört. Du kannst dir gar nichts vorstellen, was noch weiter außerhalb deiner Erwartung liegt. Innerlich denke ich nur, du machst was? Bist du irre? Das dachte ich für mich. Ich stelle immer das Mikrofon aus, wenn mir die Leute ihre Probleme erzählen. Geht ja keinen was an. Manchmal ist jemand bei mir, der mir Wasser geben kann. Zudem möchte ich sagen, hast du das gehört? Hörst du, was sie macht? Das möchte man dann sagen. Aber für sie ist es ein Problem, das man ernst nehmen sollte. Für jeden wäre das ein ernstes Problem. Ich wundere mich, dass nicht ihre Nachbarn sie zu mir gebracht haben. Aber du darfst deine Gefühle nicht zeigen. Wenn jemand sowas sagt, dann darfst du nicht entgegnen. Was? Denn ihre Hoffnung liegt darin, dass du weißt, was du tust. Du kannst nicht zeigen, dass du überfordert bist. Selbst wenn es so ist, kannst du es nicht zeigen. Du guckst also ernst, so wie, höre ich ständig und sage, lass uns beten. Kein Problem, los geht's. Denn sie vertrauen auf dich. Das war jetzt eine lustige Situation, aber manchmal ist es nicht lustig. Manchmal gehst du ins Krankenhaus und wenn du dorthin gehst, weißt du nie, was dich erwartet, wo hinein du gerätst, welcher Anblick dich erwartet. Hört sich vielleicht komisch an, aber du kannst nicht durch die Tür gehen und beim Anblick des Kranken, der in einem schrecklichen Zustand ist, sagen, um Himmels Willen, wenn du es tust, könnten sie auf der Stelle tot umfallen. Sie lassen dann alle Hoffnung fahren und das war's. Das hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber ihr würdet nicht glauben, was ich dort gesehen habe und welche Sachen Gott geheilt hat. Irgendwann gibt es vielleicht eine Maschine, die du ins Hirn stöpselst und deine Erinnerungen sehen kannst. Hoffentlich nicht alles, was man denkt. Dann guckst du auf einen Bildschirm und siehst die Erinnerungen. Irgendwann erfindet das jemand. Du denkst an irgendwas und jemand kann es projizieren. Wenn wir es uns vorstellen können, wird es das früher oder später auch geben. Im Krankenhaus habe ich Menschen gesehen, die praktisch vom Krebs aufgefressen wurden. In einem Zimmer war ein Mann, dessen ganzes Gesicht bereits vom Krebs zerstört war. Du konntest in seinen Schädel schauen. Dazu kommt, Krankheiten und Dämonen haben einen eigenen Geruch. Manchmal kannst du in einen Raum gehen und am Geruch erkennen, welcher Dämon dort ist oder welche Krankheit. Als ich in diesen Raum kam, konnte ich kaum atmen, wegen des Gestanks der Krankheit. Aber du kannst nicht da reingehen und dir die Nase zuhalten. Das kannst du nicht machen. Wenn ich vor so einem Krankenzimmer stehe, um hineinzugehen, weiß ich nie, was mich erwartet. Manchmal erwartest du etwas Kleines, Einfaches und triffst dann auf etwas Heftiges. Ich bleibe dann vor der Tür stehen und sage zu mir, Jesus, ich weiß, dass es auf der anderen Seite dieser Tür nichts gibt, was wir zusammen nicht besiegen könnten. Also richte ich mich auf und gehe hinein und tue das, was Jesus tun würde, wenn er dort wäre. Du kannst da nicht reingehen und deine Überraschung zeigen. Ich habe meine Hände in den Körper von Menschen gelegt. In glibberige Masse, wirklich. An Stellen, wo sich ihr Körper auflöste. Ich habe meine Hände auf Stellen gelegt, wo sich der Körper versteinerte. Das Fleisch so hart wurde, dass es sich wie Stein anfühlte. Ich liebe es, für Menschen zu beten. Nicht, dass sie krank sind, für Heilung zu beten. Ich bin schon Umwege von 500 Meilen gefahren, um für Menschen zu beten. Und dabei bete ich dann keine stundenlangen Gebete. Ich bete so, wie ich das immer tue, noch nicht mal 5 Minuten. Weil lange Gebete keine besseren Ergebnisse bringen als kurze, meistens sogar schlechtere Ergebnisse. Es ist besser, einmal kurz und kräftig zuzuschlagen, als nur herumzupatschen. Ich war im Norden der USA, als mich Leute aus Missouri anriefen und um Gebet baten. Ich sprach nicht direkt mit ihnen, sondern hörte nur die Aufzeichnung des Anrufs. Die Leute wussten, wenn ich die Nachricht bekomme, werde ich für sie beten und Gott wird heilen, auch wenn zwischen mir und ihnen einige Meilen liegen. Ich hatte den Namen dieses Mannes und seine Adresse. Da ich wusste, wo die Stadt ist, machte ich einen Umweg und war nach einer 3-stündigen Fahrt bei ihnen. So was mache ich dann einfach. Ich habe nichts Besseres, was ich tun könnte. Ich sage nicht, dass ich nichts anderes zu tun habe, aber ich habe nichts zu tun, was besser wäre als das. Ich fahre also zu ihrem Haus, ich klopfe, sie öffnen die Tür und sagen, Curry Blake. Ich so, wo? Manchmal mache ich solchen Unsinn. Was machst du hier, fragen sie. Ihr brauchtet Gebet, sagte ich. Ja, aber wir haben nicht geglaubt, dass du persönlich herkommst. Ich war hier in der Nachbarschaft. Ich habe eine große Nachbarschaft. Kann ich für jemanden beten? Ja, komm rein, sagten sie. Also ging ich hinein. Der Mann, um den es ging, hatte eine krankhafte Knochenneubildung am Fuß, ein Osteophyt, auf Englisch Bone Spur. Hey, wenn Gott Mose benutzen kann. Er ging zum Arzt, damit der es operativ entfernt. Der Arzt schnitt die Knochenbildung ab, verletzte dabei aber auch einen Nerv. Die Wunde infizierte sich. Es war ein schrecklicher Fall, denn die Ursache war so klein, aber der ganze Fuß infizierte sich. Er wurde auf einer Seite vollständig violett. Und dann breitete sich die Entzündung über das ganze Bein aus. Also sagten sie ihm, dass sie seinen Fuß amputieren müssten. Und wenn sie es dadurch nicht stoppen könnten, müssten sie am Knie amputieren. Und wenn es dadurch nicht gestoppt werden könnte, müssten sie ab der Hüfte amputieren. Aber es breitete sich immer weiter aus, über sein Bein, auf die andere Seite, und dann zog es sich am anderen Bein nach unten bis zum Fuß. Sein ganzer Unterleib schwoll an und verfärbte sich violett. Es war ein entsetzlicher Anblick. An der Seite des Fußes, an dem der Osteophyt gewesen war, war es richtig schlimm. Dort wurde das Fleisch schwarz, starb ab, löste sich ab und verrottete langsam. Ein furchtbarer Geruch. Er war in einer üblen Lage. Ein Freund von mir war mitgefahren und wir sagten, dass wir jetzt beten wollten, aber ich wollte das Ganze vorher noch sehen. Der Mann lag auf einer Couch mit einem Laken zugedeckt, bis auf seinen Fuß, weil er keine Berührung ertragen konnte. Wenn du nur auf den Fuß gehaucht hättest, hätte er schon geschrien. Ich habe so etwas vorher noch nie gesehen. Er hätte vor lauter Schmerz aufgeschrien. Ich sagte zu ihm, lass mich deinen Fuß sehen. Und er sagte, nicht berühren, aber bitte nicht berühren. Ich antwortete, das werde ich nicht. Du sagst das, aber wenn du es dann siehst, dann möchtest du das Ding schlagen. Das tat ich nicht, denn ich hatte es ihm versprochen. Aber ich ging nahe dran, um mir das genau anzuschauen. Und es sah aus, als hätte sich etwas in seinen Fuß gebohrt und das Gewebe in diesem Loch war schon tot und verrottete. Es war einfach ganz schlimm. Ich sagte zur Frau des Mannes, wir werden jetzt beten, aber ich weiß nicht, wie schnell das heilen wird. Deswegen will ich vorher ein Foto davon machen. Ich sagte zu Chuck, der mit mir gereist war, hol mal unsere Kamera. Chuck holte also den Fotoapparat aus dem Auto. Denn vielleicht wäre die Heilung ganz plötzlich gekommen. Chuck machte also das Foto. Wir beteten dann, aber es verschwand nicht sofort. Und ich sagte dann, eigentlich ohne nachzudenken, es wird auf umgekehrtem Weg verschwinden, auf dem Weg, auf dem es gekommen ist. Es wird etwas Zeit brauchen, aber nicht sehr lang. Und ihr werdet es sehen, wie es zurückgeht. So wie es gekommen ist, wird es wieder zurückgehen. Woher wusste ich das? Keine Ahnung. Ich wusste es einfach. Ich weiß nicht, ob Gott mir offenbart hat, was passieren wird, oder ob es deswegen so geschehen ist, weil ich es gedacht und ausgesprochen habe. Ich will euch nur sagen, ich habe auch noch nicht alles verstanden. Ich weiß nicht, was zuerst kommt, das Huhn oder das Ei. Alles, was ich weiß, ist, es funktioniert. Das Schöne ist, du musst nicht alles wissen, um darin zu wirken. Ich weiß auch nicht, warum Elektrizität funktioniert, aber ich weiß, wie man einen Schalter betätigt. Wir beteten also und gingen wieder. Vorher bat ich sie, sobald sein Fuß geheilt ist, macht ihr bitte ein Foto und schickt es mir. Ich kam nach einer Woche wieder nach Hause und am Tag darauf bekam ich einen Brief. Ich öffnete ihn und sah ein Foto eines vollkommen gesunden Fußes. Dem Mann wurde nichts amputiert. Weder der Unterschenkel, noch das Bein, noch der Fuß. Im Brief schrieb seine Frau, es war fantastisch. Wir sahen zu, wie die Entzündung auf genau dem Weg zurückging, den du beschrieben hast. Ich könnte euch noch viel mehr solche Sachen erzählen. Wochenlang einfach nur Zeugnisse erzählen. Diese Sache funktioniert. Sie funktioniert. Aber ihr müsst anfangen. Als wir begannen, haben wir keine Sensationen gesehen. Wir haben es einfach im Gehorsam getan. Die Hände auf Kranke gelegt und Heilung befohlen. Unsere Überzeugung war das Entscheidende. Amen.